Alhamdulillahi Rabbil Alameen, wa salatu wa salamu ala nabiyyina Muhammad. Alles hoch wird Allah, dem Herrn der Welten, Allahs Segen und Heil in seinem Propheten Muhammad. Meine lieben Geschwister, ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Noch vor kurzem haben wir im Ramadan gefastet, dann waren die Hajj-Tage und jetzt geht es weiter mit einer Barmherzigkeit Allahs Azza wa Jal. Wir befinden uns in einem der heiligen Monate Allahs. Die sogenannten auf Arabisch heißt es Ashur al-Hurum, Ashur al-Hurum. Das sind die heiligen oder die verbotenen Monate. Diese heiligen Monate, sie hat Allah Azza wa Jal bestimmt und gewählt. Allah sagte sinngemäß in Surat al-Tawba, wahrlich, die Anzahl der Monate bei Allah sind 12 schon ab dem Tag, an dem Allah Himmel und Erde erschaffen hat. Von diesen 12 sind 4 heilig. Das ist die aufrechte Religion. Und diese Angelegenheit möchte ich deswegen ansprechen und darauf diese betonen, weil in der heutigen Zeit die meisten Menschen wahrscheinlich das christliche Datum verwenden zum Datieren und vergessen, wann unser Prophet sallallahu alaihi wasallam ausgewandert ist und vergessen, an welchem Tag wir uns heute befinden. Und heute befinden wir uns, inshallah, am 7. Muharram. Und dieser Tag, liebe Geschwister, gehört zu dem Monat Muharram. Und das ist einer der 4 heiligen Monate in unserer Religion. Die 3 von diesen 4 hat Allah subhanahu wa ta'ala bestimmt, dass sie hintereinander geschehen. Der erste Monat ist der 11. Dhul-Qi'dah, der zweite ist der 12. Dhul-Hijjah. Und der dritte ist Muharram, das ist der erste Monat des Jahres, in dem wir uns jetzt gerade befinden. Und das zeigt sehr schön, dass Allah subhanahu wa ta'ala den Hajj-Monat für heilig erklärt hat und einen Monat vorher und einen Monat danach. Den Hajj-Monat, logischerweise, damit die Menschen in Frieden schon vor der Entsendung des Propheten sallallahu alaihi wasallam nach Makkah reisen können und die Hajj vollziehen können, ohne dass die befeindeten Leute untereinander sich angreifen. Und einen Monat vorher, damit die Leute hinreisen können. Denn damals war nicht wie heute, dass man mit dem Flugzeug 5 Stunden fliegt und dann war man dort, sondern da brauchte man einige Wochen an Reise. Und die Rückreise genauso. Deswegen hat Allah subhanahu wa ta'ala einen Monat hinterher ebenfalls für heilig erklärt. Und dann gibt es noch einen 4. Monat. Das ist der 7. Monat des Jahres. Das heißt, mitten im Jahr gibt es nochmal einen Monat, damit die Menschen auch innerhalb des Jahres einmal eine Umrah zum Beispiel verrichten können, wenn sie nach Makkah gehen möchten. Das ist die Religion Allahs Azza wa Jal. Und das gehörte zu dem, was Ibrahims Religion oder die Gesetzgebung Ibrahim übermittelt worden ist. Und die Araber in der vorislamischen Zeit haben auch auf diese Regeln der abrahamitischen Religion noch Acht gegeben. Und sie haben diese Monate verherrlicht. Und viele von uns, wie gesagt, wir haben vergessen, dass wir diese Monate haben oder wir denken gar nicht an diese islamischen Monate. Und deswegen sollte man immer sich daran erinnern, welchen Monat man sich befindet, in welchem Jahr man sich befindet nach der islamischen Zeitrechnung. Denn es war nicht immer so, dass auch in den arabischen Ländern man mit dem christlichen Datum datiert hat. Und das gehört zu unserer Religion, gehört zu unserer Kultur dazu. Und mindestens sollte man auf beide Dinge achten, damit man auch hier und da den Weg findet, inshallah. Meine lieben Geschwister, zu den Vorzügen dieses edlen Monats, in dem wir uns befinden, gehört, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihn sich selbst zugeschrieben hat. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte im Hadith von Abu Huraira radiallahu anhu, er sagt, das beste Fasten nach Ramadan ist das Fasten im Monat Allahs al-Muharram. Das beste Fasten nach dem Fasten im Ramadan ist das Fasten im Monat Allahs Muharram. Allah hat sich diesen Monat selbst also zugeschrieben. Und diese Art der Zuschreibung ist eine Art der Zuschreibung, um die besondere Stellung zu verdeutlichen, um klarzumachen, dass dieser Monat ein besonderer Monat bei Allah Azza wa Jal ist und nicht irgendein anderer Monat. Und dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, und das beste Gebet nach dem Pflichtgebet ist das Gebet in der Nacht. Das beste Gebet nach dem Pflichtgebet ist das Gebet in der Nacht. In diesem Monat Muharram, also das heißt vom ersten Tag bis zum letzten Tag, ist es eine Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam, darin zu fasten. Und besonders an diesen Tagen die Tage der 9. und der 10. Muharram, wie wir wissen, das sind die berühmten Tage Tasu'a und Ashura. Und der Grund dafür ist, dass Abu Qatada radiallahu anhu berichtet, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, er sagte, an dem Ashura-Tag zu fasten, ich erhoffe mir bei Allah, dass man dadurch die Sünden des vergangenen Jahres vergeben bekommt. Ich erhoffe mir bei Allah, durch das Fasten am Tag von Ashura, dass einem dadurch die Sünden des vorangegangenen Jahres vergeben werden. Was für eine gewaltige Barmherzigkeit Allahs. Wie weit er die Tür seiner Barmherzigkeit und Vergebung aufmacht. Eine Tat, eigentlich ist es nicht mal eine Tat, es ist eigentlich eine, dass man sich enthält einer Tat. Von Fajr bis zum Sonnenauf, bis zum Sonnenuntergang. In dieser Zeit nichts essen, nichts trinken für Allah subhanahu wa ta'ala und dann werden dir die Sünden eines gesamten Jahres vergeben. Also welcher gesunde Menschenverstand lehnt so etwas ab, meine lieben Brüder, meine lieben Schwestern. Und deswegen, diesen Monat ist es, inshallah, der kommende Montag ist der 10. Muharram dieses Jahres. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam in dem ein Jahr bevor er starb, sagte er sogar, alaihi salatu wassalam, wenn ich bis zum nächsten Jahr leben sollte, dann werde ich auch noch den 9. Muharram hinzufügen. Und der 9. wäre eben der kommende Sonntag. Insofern ist es für uns Sunnah, dass wir am 9. und am 10. Und das ist der Sonntag und der Montag in diesem Jahr, insha'Allah ta'ala, fasten, möge Allah von uns annehmen. Und der Grund dafür ist natürlich als Unterscheidung von den damaligen Juden in Medina, weil sie haben nur am Ashura gefastet und der Prophet sallallahu alaihi wasallam wollte sich von ihnen unterscheiden. Und der zweite Grund ist natürlich mindestens, oder zweite Weisheit, ist, dass man auf jeden Fall diesen Tag erwischt, dass man einen Tag vorher fastet, dass man sicher diesen Tag erwischt. Und manche Gelehrte, wie Ibn Qayyim rahimahullah, bevorzugen es sogar, dass man hinterher auch noch einen Tag fastet, damit man inshallah ta'ala auf jeden Fall diesen Tag erwischt hat. Denn wie schade muss es sein, wenn man so etwas nicht mitbekommt. Und der Prophet Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu berichtet uns, er sagte, als der Prophet sallallahu alaihi wa sallam nach Medina kam, sah, wie die Juden am 10. von Ashura gefastet haben. Und er fragte sie, was ist an diesem Tag gewesen? Sie sagten, das ist ein besonderer Tag. Das ist der Tag, an dem Allah die Kinder Israels von ihrem Feind, das heißt dem Pharao, befreit hat, gerettet hat. Und so hat ihn Musa gefastet. Das heißt, aus Dankbarkeit Allah gegenüber. Und dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, Ich habe eher ein Anrecht auf Musa. Das heißt, ich stehe Musa viel näher als ihr. Wir setzen den Tauhid um. Wir glauben an die Taura, an den Injil, an den Koran und alles. Im Gegensatz zu euch, die ihr einen Teil dieser Schriften akzeptiert habt und einen Teil nicht. Und auch der Gesandten. Wir stehen Musa näher als ihr. Und so hat der Prophet gefastet und ihn sogar angeordnet zu fasten. Denn dieser Tag war am Anfang sogar ein Teil des Islam Pflicht zu fasten, bis Allah subhanahu wa ta'ala das Fasten im Ramadan auferlegt hat. Deswegen, meine lieben Brüder, liebe Geschwister, zusammengefasst, sollen wir nicht nur an diesen beiden Tagen fasten, sondern auch immer sollen wir daran erinnern, unsere Kinder, unsere Frauen und unsere Geschwistern an die koranischen Geschichten. Denn diese Geschichten, die Allah uns im Koran erzählt hat, sind nicht wie die aus Tausend einer Nacht, wo Leute irgendwas erfunden haben oder in den Geschichtsbüchern, die wir in der Schule lesen, von irgendwelchen Geschichten, die 50 Millionen Jahren passiert sein sollen. Diese Geschichten, die keine Überlieferungskette haben und die sich jemand entweder ausgedacht hat oder die jemand gedacht hat, dass es so wäre. Aber Allah Azza wa Jal im Koran al-Karim sagte, sinngemäß zu Surat Yusuf, wir berichten dir von den besten Geschichten, die besten Geschichten jeglicher Hinsicht. Die besten Geschichten unter anderem in der Hinsicht, wie sie überliefert worden sind. Denn sie kommen von Allah Azza wa Jal zu Jibril, von Jibril zu Muhammad sallallahu alaihi wa sallam im edlen Koran al-Karim. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mir und euch in erster Linie den Erfolg verleihen, an diesem Tag zu fasten, die Kraft geben, die Gesundheit geben, dass wir fasten können, die Bereitschaft im Herzen geben, den Taufiq, den Erfolg geben, dass wir überhaupt diesen Tag fasten dürfen. Und die Schwestern oder die Brüder, die krank sind und nicht fasten können an diesem Tag, sollen sich vornehmen, trotzdem zu fasten und auch wenn sie es dann tatsächlich nicht machen können, denn Allah subhanahu wa ta'ala sagte uns im heiligen Hadith, dass wenn jemand eine gute Tat vorhat zu machen, und dann doch nicht macht, Das heißt, weil er daran gehindert worden ist, dann wird Allah Azza wa Jalla ihm trotzdem diese gute Tat vollkommen niederschreiben. Möge Allah von mir und euch annehmen. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad.